Das dritte nationale Fußballturnier der Kinder wurde am 25. Mai im Stadion Pyeongsong Bezirk Südpyongan eröffnet. Die Wettkämpfe werden in Form des Ligaspiels zwischen den in der Stadt Pyongyang und in allen Bezirken ausgewählten Mannschaften der Jungen und Mädchen ausgetragen. Nach der Eröffnungsfeier gab es ein Spiel zwischen den Mannschaften der Jungen der Bezirke Südpyongan und Nordhamgyong.